zu. Es ist noch so dunkel hier. So gruselig. Ja, ich fürchte mich auch. Weit und breit kein Lebenszeichen, kein Nachbar, nichts. Und die kalte, nackte Frequenz. Was meinst du? Wollen wir den Sprung jetzt wagen? Oh Mensch, ich weiß nicht. So ganz alleine? Doch klar, das haben wir doch schon mal gemacht. Komm, Augen zu und drauf. Na gut, los. Eins, zwei, drei. Das war der Sprung auf die neue Frequenz. Es wäre der Licht. Radio 100 ab sofort auf 103,4 MHz. Und schon ab 17 Uhr. Oh Mann, hier sind wir! Yeah! Radio 100. Jeden Abend von 17 bis 23 Uhr. UKW 103,4 MHz. Radio 100. Als ich meinen neuen Jaguar vor Radio Glasnost parkte, sah ich einen ganzen Tross von Erstklässlern, die barfuß ohne Schuhe und Strümpfe auf dem Weg zur Schule waren. Schlug mir richtig auf den Magen der Anblick. Naja, gut, dass das im Sender kein Thema ist. Das ganze Elend hier würde mich ganz schön runterziehen. Meine Kapitalgeber haben wieder angerufen. Ihnen ist das alles noch viel zu soft. Zionskirche, Umweltbibliothek, Rosa-Luxemburg-Demo. Das sei ja alles ganz nett gewesen, aber im Grunde doch Kokolores. Ich soll Ihnen mal was richtig Hardcore-mäßiges anleiern. Etwas, was die Vibrations drüben so richtig aufkocht. Sonst wollen Sie mir das Koks sperren. Nicht auszudenken. Ich vertröste Sie auf Aktion Mauerblümchen. Das wird der Hammer-Hit. Problem 1. Auf Westseite fielen mir noch ungefähr 1500 Bauarbeiter und ca. 112 Bulldozer. Problem 2. Auf Ostseite fehlt mir immer noch eine wirklich schicke Neon-Disco. Ich schaltete wie gewohnt die aktuelle Kamera ein. Und was muss ich sehen? Kollege Strauß lobt die deutsch-deutschen Beziehungen. Verstehe das noch einer? Ich dachte immer, wir ziehen an einem Strang. Manchmal zweifle ich, ob unsere Auftraggeber noch wissen, was sie eigentlich wollen. Nebenbei, die Anwerbeaktion bei der Volkspolizei läuft gut an. Für Cola Lola tun die Kerle einfach alles. Gestern habe ich mich mit meiner Skin-Gang in Ost-Berlin getroffen. Ein schrecklich rüder Haufen. Jetzt, wo sie Blut geleckt haben, kann ich sie kaum noch bändigen. Über die neuen Schlagringe und Baseballschläger, die ich wie versprochen mitbrachte, waren sie hellauf entzückt. Sie wollten noch gleich raus auf die Straße zum Spielen. Auf das Katja Epstein-Konzert freuen sie sich wirklich wie die Kinder. Die gute Nachricht des Tages, der Bittgottesdienst im Palast der Republik hat das Planungsstadium endlich verlassen. War ja auch klar, grünes Licht auf allen Kanälen. Alles ist aus. Meine Bosse haben mir Bauerblümchen aus der Hand genommen. Wegen des großen Wirbels in den letzten Tagen. Ich weiß auch nicht, wie sie sich das vorstellen. Egal, das Angebot vom neuen Deutschland ist ganz brauchbar. Gute Konditionen, wo ich mich mit der Szene drüben doch so gut auskenne. Wenn nur die Diskos nicht so lausig wären, ich schwanke noch. Außer Kontrolle. Radio Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Auf UKW 103,4 MHz. Von 21 bis 22 Uhr. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Ich liebte diese nächtlichen Hörerlebnisse im Ministerium. Geschichte hatte mich nie interessiert, aber hier erfuhr ich, wie die Menschen damals lebten und dachten. Dieses Material bot eine amüsante und höchst informative Variante zu unserer offiziellen Geschichtsschreibung. Einiges war so lebendig, dass ich die Leute beim Hören förmlich vor mir sah, obwohl sie seit mindestens 100 Jahren tot sein müssen. Ihre Wünsche und Bedürfnisse, ihr Umgang untereinander, ihre Art zu sprechen, sogar ihr Aussehen kam mir schließlich vertraut vor. Wahrscheinlich, weil sie Ideen klauten wie die Raben. Ute Jäger ist gegen die ganze Kunstkacke und Konsorten. Sie sollen in die Unterwelt und dort 750 Jahre verdroschen werden. Die einen haben ihre Probleme so gelöst, der andere lieber so. Wir machen Ihnen einen Strich unter die Rechnung. Jahresendabrechnung. Die definitiven Nachrichtencharts auf Radio 100. Silvester, 31. Dezember ab 17 Uhr. Halten wir fest, Doppelpunkt. Eindruck von Anführungszeichen unten. Déjà-vu, Anführungszeichen oben. Déjà-vu unterstrichen. Sprechen Sie nur weiter. Denken Sie nicht an mich. Ich muss einfach an Sie denken. Ich kann nicht anders. Wie dem auch sei, ich verband Ihr Bild mit den erhabensten Gestalten, die mir in meinem armseligen Leben begegnet sind. Und ich fühlte mich mit unwiderstehlicher, aber von seltsamer Angst begleiteter Kraft zu Ihnen hingezogen. Mir war, als müsste mich Ihre gehen. Entschuldigung. Wanted. Steckbrieflich gesucht. Radio 100 fahndet nach kleinen Objekten der Begierde, die sich in Berlin überall im Umlauf befinden. Der Wert und die Wirkung dieser Objekte steigt insbesondere dann, wenn sie in Massen auftauchen. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Nun zur Objektbeschreibung. Das Objekt ist flach wie eine Scheibe, ist 2 mm dick und hat einen Durchmesser von 3 cm. Es lässt sich also mühelos in jeder Hosentasche verstecken. Es ist rund, schillert metallisch in der Sonne, wechselt meist sehr schnell die Örtlichkeiten, ist aber wieder zu erkennen durch die Abbildung eines zerfransten Vogels auf der einen Seite und eine vom Design völlig misslungene Zahleneinprägung auf der anderen Seite. Die Fahndung erschwert sich, da sich das gesuchte Objekt seinem Fetischcharakter entsprechend sehr schnell in andere Erscheinungsformen verwandeln kann. Allen, die sich mit monatlichem Erfolg an der Fahndung beteiligen, lockt als Finderlohn ein Radio 100-Abo. Können wir? Okay, fahr ab. Bitte. Ich heiße Anna, bin 5 Jahre alt und habe Krebs. Aus! Ah, verdammt nochmal. Schon wieder. Anna, Mann, das Kind macht mich fertig. AIDS, Anna, du hast AIDS. Los, versuch's nochmal. Ich heiße Anna, bin 5 Jahre alt und habe AIDS. Ich heiße Anna, bin 5 Jahre alt und habe AIDS. Na prima, Anna. Und schon haben wir in der sauren Gurkenzeit wieder ein paar Leser und Leserinnen betroffen gemacht. Das schöne Schaudern auf dem heimischen Hof. Pariser, Gummis, Präservative, Kondome. Ich liebe mit. Also man kann sich ja zum Beispiel so anziehen. Es gibt aber auch Leute, die ziehen sich so an. Manche sehen so aus. Und andere so. Es gibt welche, die laufen so rum. Und da gibt es immer noch ganz, ganz viele, die sehen so aus. Ja, da vertust du dich natürlich ganz grundsätzlich, ne, Sabine. Denn neue Cowboy-Stiefel sind das Beste, was es im Augenblick gibt überhaupt. Vor allen Dingen, wenn sie dann frisch geputzt werden. Dazu lange, fettige Haare, wie gesagt. Ne? Man kann auch einen Cowboy-Stiefel anziehen, den putzen und dann links einen hohen Turnschuh anziehen. Aber das muss schon eine Marke sein. Also nicht so von diesen Beastie Boys, diese Billigturnschuhe, sondern ich würde sagen Adidas-Schuhe mit Puma-Streifen. Das ist das Großartigste. Dazu Trägershirt, besonders ein weißes im Winter. Und dann mit dem Rennrad durch die Gegend fahren. Und nicht zu vergessen den Playboy-Sticker auf dem Cowboy-Stiefel. Das ist mein Modetipp für die nächsten 10 Jahre etwa. Beim nächsten Ton ist es. Lalala, lalam, pam, pam, pam. Lalala, lalam, pam, pam, pam. Dafür wissen Sie aber ganz genau, wie man in die Charts kommt. Oder weißt, nee. Dazu möchte ich noch mal ein bisschen zitieren aus Ihrem Buch. Du darfst das nicht so weit rüberziehen, weil ich kann nicht, also ich schiele nur begrenzt. Oh, scheiße. Lalala, lalam. Reicht das? Läuft es auch? Es läuft schon. Scheiße. Aufgrund dieser geringen Werbemaßnahmen

Und wir hatten noch Hoffnung. Wahrscheinlich hatten wir bloß Material aus dem ersten Sendejahr gefunden. Aber Radio 100 hat weiter gesendet. Es muss also noch mehr aufbewahrt worden sein und wir werden weiter forschen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns hier versammelt, um zu diskutieren über die Perspektive der Revolution. Zu diesem Thema fallen mir eigentlich, obwohl dies ein Eröffnungsvortrag zum Soziologenkongress sein soll, nur zwei Bemerkungen ein. Erstens grober Unfug, zweitens repressive Scheiße. Grober Unfug, weil es doch mittlerweile jedem, jeder klar sein sollte, den hier im Saale Anwesenden geht es gewiss auch nicht anders, dass die Soziologie jegliche Existenzberechtigung verwirkt hat. Und zweitens, repressive Scheiße, sage ich, weil der Kollege Sieberkamp, Hans, wo sitzt du eigentlich? Sieberkamp, auf dessen Mist dieses Motto revolutionäre Perspektiven gewachsen ist, einen alten Leitsatz offensichtlich vergessen hat. Nämlich, tu nie was, was den repressiven Kräften in den Kram passt. Und genau das machen wir aber, wenn wir uns die Köpfe über die Revolution zerbrechen. Und das wäre doch schade. Und ich sage euch gleich, da mache ich nicht mit. Ich will euch nur zwei bescheidene Thesen mit auf den Weg geben und damit hoffentlich den ganzen Zirkus hier beenden. Eigentlich wollte ich euch ein paar von meinen Fotoarbeiten vorstellen. Aber leider ging das technisch nicht. Aber ich habe euch eine Jingle-Maschine mitgebracht. Und bevor ich anfange, wollte ich euch mal einen Jingle vorspielen. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Wo ist denn der verdammte Knopf? Ihr werdet euch wundern, was ein Radio-Jingle auf dem Soziologenkongress in Darmstadt zu suchen hat. Ich finde, und das muss hier einmal mit aller, wenn auch schmerzlicher Deutlichkeit gesagt werden, ich finde, so ein profanes Produkt wie ein Jingle repräsentiert die exakte Antithese zur Repression, mehr als wir das können. Da hat eine Gruppe junger Leute subversiv mit Material operiert, das ihnen zur Verfügung stand, nämlich mit Geräuschen. Und herausgekommen ist eine kompakte und saftige Hörformel, eben der Jingle, der schon allein aufgrund seines frechen »Hier bin ich« einen Anspruch auf die Realität erhebt und damit das Recht auf seiner Seite hat. Meine erste These lautet deswegen, ein Jingle hat immer Recht, zumindest häufiger als wir. Und nun zu meiner zweiten und letzten These und damit zum Kern meines Anliegens. Wir haben einen entscheidenden Fehler gemacht, wie ich denke, damals. Und diesen Vorwurf müssen wir alle auf dem Podium uns gefallen lassen. Damals, als es während der Debatte um die Notstandsgesetze, unter anderem um die Klärung unseres Verhältnisses zur populären Musik ging, haben wir uns gegen sie entschieden. Mit dem Argument, die Rockmusik sei ein Überbauphänomen und als solches, ich zitiere, nicht imstande, Veränderungen an der Basis herbeizuführen. Sie ist nicht politisierbar. Zitat Ende. Im Nachhinein mutet diese Einschätzung doch geradezu abenteuerlich an. Es ist doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade die in der Rockmusik zutage tretende Vehemenz der gesellschaftlichen Widersprüche, die sie zu einem Phänomen geraten lässt, das nicht mehr politisiert zu werden braucht. Wir sind nicht politisiert und wir sind das Überbauphänomen. Deswegen meine zweite und letzte These. In einer Rockplatte steckt mehr revolutionäres Potenzial als in diesem gesamten Podium. Ich verabschiede mich mit einem 20 Jahre alten Song von der Band Tomorrow, dessen Stereo-Effekte uns zu denken geben sollten. Schönen Dank. Wo ist der verdammte Knopf? Vegetable or mineral. Spain will sometimes find it. Ah, you might say it's the beginning. It changes quickly. But it's a good thing! The answer to the video is revolution. Revolution. Berlins Privatradio älteste das 100 Radio. Angefangen ausruhen andere wenn. Uhr 23 bis 19 von Abend jeden. Unterstützung eure wir brauchen, können sein dabei mit dem Mang weiterhin auch wir damit und. Dabei ihr seid Monat pro D-Mark 5 mit. Abo 100 Radio ein euch holt. 1804612, Telefonnummer der unter anruft. Ruft an unter der Telefonnummer 216-4081.